Im ungewohnten Format kamen die grünen Delegierten zusammen, hufeisenförmig die Sitzordnung, in der Mitte die Bühne, die es den Rednern unmöglich machte, sich hinter einem Pult zu verstecken. Von einem Experimentallabor sprachen manche. In dem lieferten sich die potenziellen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl einen fairen Wahlkampfauftakt und machten deutlich, auf die Inhalte kommt es an. Auf männlicher Seite wollen Parteichef Özdemir, Fraktionschef Hofreiter und der stellvertretende Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Habeck antreten. Bei den Frauen galt lange Fraktionschefin Göring-Eckardt als gesetzt. Parteichefin Peter hatte gestern bekannt gegeben, nicht kandidieren zu wollen. Dafür meldete die brandenburgische Kommunalpolitikerin Karas ihre Bewerbung an. Ihr fehlt aber noch das notwendige Votum eines Kreis- oder Landesverbands. Eine Rede hielt sie auf dem Länderrat nicht. Parteichef Özdemir forderte in seiner Rede eine Gerechtigkeitsdebatte und legte dabei den Finger in eine grüne Wunde, den Streit um die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Dann geht es doch da nicht primär darum, ob 51% bei den Grünen gegen 49% bei den Grünen für oder gegen die Vermögenssteuer sind. Ich meine, hier sitzen doch intelligente Leute. Dann muss es doch möglich sein, dass wir uns in dieser Frage nicht spalten, sondern ein gemeinsames Ergebnis auf dem nächsten Bundesparteitag hinkriegen. An die Delegierten appellierte er, auf die Parteiflügel entsprechend einzuwirken. Mit Blick auf die Integrationspolitik forderte Özdemir einen Ideenwettbewerb zwischen den Parteien. Es gehe darum, wie man es schaffen könne, dass aus 1 Million Flüchtlingen 1 Million gut integrierte neue Bürgerinnen und Bürger würden. Und da will ich schon mal sagen, das Erscheinungsbild der Großen Koalition, das hat schon auch viel mit dem Streithansel Horst Seehofer zu tun, der jetzt so tun, als ob er mit dem allen nichts zu tun hätte. Also lieber Horst, bisschen weniger brutteln und schwätzen, bisschen mehr schaffen, dann klappt es auch mit der Integration, lieber Horst Seehofer. Auch Fraktionschefin Göring-Eckardt richtete die ersten Worte ihrer Rede in Richtung CSU. Dass aber Herr Seehofer anfängt, die AfD zu kopieren mit den gleichen Sprüchen, mit den gleichen Angriffen auf Minderheiten, mit den gleichen Angriffen auf Menschen, die woanders herkommen. Das ist fatal. Und Herr Seehofer ist die Abrissbirne der Demokratie. Das muss man ihm ins Stammbuch schreiben. Die Grünen seien nun die Partei, die Freiheit, Offenheit und Demokratie verteidige. Wir sind diejenigen, die den Rechtsstaat verteidigen, und zwar mit dem Grundgesetz in der Hand. Und nicht mehr nur gegen die AfD, sondern auch gegen Seehofer. Habeck betonte in seiner Rede den dramatischen Wandel, den wir derzeit erlebten, und warf der Bundesregierung vor, keine Lösungen zu haben. Deshalb müssten die Grünen Antworten liefern und dabei zurückgehen zu den Wurzeln. Es geht darum, gesellschaftliche Mehrheiten herzustellen. Und gesellschaftliche Mehrheiten stellt man natürlich nur dann her, wenn man mit der Gesellschaft interagiert. Also nicht mit 8 und 10% der Gesellschaft, sondern mit der Gesellschaft. Und wenn es die CDU und die SPD aus traditionellen Gründen in ihrer Parteigeschichte nicht können, ja dann, verdammte Hacke, ist es die Aufgabe der Grünen, es einzulösen. Dafür sind wir gegründet worden. Zurück zu den Wurzeln. Daran erinnerte auch Fraktionschef Hofreiter und an die Erfolge, die die Grünen bereits erzielt hätten. In der Vergangenheit haben uns auch viele gesagt, das mit der Atomkraft, das schafft ihr nie. Die Konzerne sind viel zu mächtig und ihr seid eine kleine 5%-Partei und ihr habt bloß ein paar Bastler und ein paar Spinner auf euren Seiten. Und was ist? Wir haben es geschafft. Welcher der Kandidaten es nun schafft in das Spitzenduo, das entscheidet die Grünen-Basis. Bis Mitte Oktober können sich noch weitere Bewerber melden. Bis Mitte Januar stimmen dann die rund 59.000 Mitglieder darüber ab, wer die Grünen in den Bundestagswahlkampf führt. Der Startschuss ist heute gefallen. Die Delegierten des kleinen Parteitags verabschiedeten den entsprechenden Antrag einstimmig.